Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. You want answers? I don't have any. Just more questions and more selfish aims. You want truth? Here's your truth, honey. You're too young to run around with me. You came into my room like a panther strolling in. Knew what you wanted, knew what you'd get. I told myself that would be the end of it, but it wasn't the end. You want answers, I don't have any, just more questions and more selfish aims. You are true. Here's your truth, honey. You're too young to run around with me. You down long before I let you go. I took your fears and made them hopes. And I told myself I could love you in a way. Wasted your time and wasted mine. Now you want answers, I don't have any. Just more questions and more selfish aims. You want truth, here's your truth, honey. You're too young to run around with. You're too young to run around with me. Ihr hörtet den Song Run Around von Austin Lucas und damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Austin Lucas ist ein Singer-Songwriter aus Bloomington in den Vereinigten Staaten, der sich erst in diversen Punkbands herumgetrieben hat, der sich in den letzten Jahren aber vor allem im Bereich des Folk- und Songwriting einen Namen gemacht hat. Für einige dürfte Austin Lucas vielleicht auch ein Begriff deswegen sein, weil er immer wieder mit dem Sänger und Gitarristen Chuck Reagan zusammengearbeitet hat, der wiederum als Leadsänger der Indie-Legende Hot Water Music bekannt geworden ist. Austin Lucas ist gerade auf Europa-Tour und er wird am 28. Januar in Hamburg im Hafenklang und am 29. Januar in Leipzig im Werk 2 auftreten. Die Hallenser-Hörerinnen und Hörer, die eine Wiederholung dieser Sendung hören, werden diese Informationen über diesen Weg wahrscheinlich zu spät erfahren. Sie können dafür die weiteren Tourdaten auf der Homepage von Austin Lucas einsehen, und zwar unter austinlucasmusic.com. Austin Lucas wird uns noch eine Weile durch diese Sendung begleiten. Diese Ausgabe von Wutpilger Streifzüge wird diesmal jedoch wieder einen politischen Schwerpunkt haben. Es soll heute um einen Fall von Polizeigewalt gehen, der sich im April 2012 in Weimar ereignet hat. Die Soli-Gruppe Weimar im April versucht seitdem, auf diesen Fall aufmerksam zu machen und eine politische Auseinandersetzung mit diesem Fall zu forcieren. Ich habe mich mit einer Vertreterin dieser Gruppe getroffen und sie zum Fall befragt und habe außerdem noch etwas Material dazu zusammengetragen. Zuvor hört ihr jedoch wie versprochen noch einen Song von Austin Lucas. Er heißt Pigwin Father und ist auf dem Album The Common Cold zu hören. Und damit begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Shadows and fog, you had traveled. Your clothes were soaked and you were coughing blood. The cancer in your lungs to the venom on your tongue. You looked and smelled like you had seen it all. And thus I was confused and mistaken. It would appear that your heart was on fire. Felt sorrow for the fool who tried to get the best of you. His rage consumed and blackened your blue eyes. Oh, ho, oh, you're the meanest twist of fate. You're the hand and you're the back and you're the knife. Oh, ho, oh, you're an absolute disaster. The problem, the solution, and the fight. It wasn't long before night was forgotten. The sun was getting high and so were you. I'd asked you inside as you barely looked alive. A corpse you seen from beard to bloody shoe. Charity was hard, blood and handle. My palms did sweat and panic filled my head. You said, son, I spent so long in the murder and the mud. Please just recognize your father as a friend. Oh, ho, oh, you're the meanest twist of fate. You're the hand and you're the back and you're the knife. Oh, ho, oh, you're an absolute disaster. The problem, the solution, and the fight. Grandchildren lay slipping down the hall. You said that you had come as you knew. Mother passed along. Respect must pay the woman you did love. To a grave we went and hung our heads together. Like a babe, this man before me knelt and cried. I couldn't stand the thought as I knew it all was false. It's gambling debts alone that she had died. Whoa. So like a bandit, I did shoot him from behind. Whoa, ho, oh, you're the meanest twist of fate. You're the hand and you're the back and you're the knife. Whoa, ho, oh, you're an absolute disaster. The problem, the solution, and the fight. Whoa, ho, oh, you're the meanest twist of fate. You're the hand and you're the back and you're the knife. Ooh, ho, oh, you're an absolute disaster. The problem, the solution, and the fight. Weimar im April, so heißt eine Solidaritätsgruppe, die sich seit mittlerweile 2,5 Jahren mit einem Fall von Polizeigewalt auseinandersetzt, der sich im April 2012 in Weimar ereignet hat. Mehrere junge Menschen sind damals auf der Polizeiwache in Weimar geschlagen und auf andere Weise malträtiert worden. Und dieser Fall hat mehrere rechtliche Folgen nach sich gezogen. Jetzt im Februar wird es eine Reihe von Gerichtsverfahren hier in Weimar geben. Vor Gericht müssen sich allerdings nicht die beteiligten Beamten verantworten, sondern als Beschuldigte sind nun die Betroffenen geladen. Wie es dazu gekommen ist, das wird der Gegenstand des folgenden Interviews sein, das ich Anfang dieser Woche in Jena geführt habe. Ich habe Tatjana Weiß befragt, die Mitglied der Soli-Gruppe Weimar im April ist. Also wir sprechen heute über einen Fall von Polizeigewalt, der sich zugetragen hat in Weimar im April 2012. Also es ist schon einige Jahre her. Vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, was ist damals eigentlich passiert? Also in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2012 war das, da sind einige Jugendliche angehalten worden in Weimar zu einer Kontrolle unter dem Vorwand, der Vorwurf war, glaube ich, Sachbeschädigung. Und irgendwie ist diese Situation dann schon ein bisschen schwierig geworden. Es sind alle vier auf der Polizeiwache gelandet und sind dort unterschiedlich misshandelt worden. Das ging von Schlägen ins Gesicht zu Demütigung verbaler und auch körperlicher Art, Beleidigungen, rassistische Beleidigungen auch. Ja, also eigentlich die ganze bunte Palette, was man sich so vorstellen kann, was einem Schreckliches passieren kann im Polizeigewahrsam. Es hat sich dann ja eine Solidaritätsgruppe gegründet, die sich um den Fall kümmert, Weimar im April. Kannst du was dazu sagen, wie diese Gruppe arbeitet, was ihr macht? Ja, das ist ein relativ freier Zusammenschluss von einigen der Betroffenen, Freunden und Freundinnen von denen, den Roten Hilfen Weimar und Jena, dem Bündnis gegen Rechts Weimar und einigen Leuten, die einfach finden, dass das eine Sauerei ist und sich da engagieren wollen, da die Leute zu unterstützen und das öffentlich zu machen. Also wir haben es zu tun mit einem Fall von Polizeigewalt, wo Leute gespuckt worden, geschlagen worden, teilweise rassistisch beleidigt worden. Und jetzt ist das Ganze, liegt ja schon relativ lange zurück. Vielleicht kannst du mal erzählen, was seitdem eigentlich passiert ist. Ja, also diese ganze Sache ist auf Indymedia veröffentlicht worden und so zur Weimarer Polizei quasi gelangt, die dann Strafanzeige gestellt haben, beziehungsweise Ermittlungen intern angeregt haben. Und als dann einige der Betroffenen als Zeugen quasi geladen wurden, haben sie selber sich entschlossen, aus dieser Ohnmachtsposition herauszutreten und selber einen Strafantrag zu stellen. Genau, daraufhin ist dann im Oktober 2012 gegen die Leute, die dort in der Nacht misshandelt wurden, Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat bzw. falscher Verdächtigung eröffnet worden. Und das Ermittlungsverfahren gegen die Polizei ist im Februar 2013 eingestellt worden. Also die Verfahren quasi, die Ermittlungsverfahren gegen die Betroffenen sind eröffnet worden, kurz danach die Verfahren gegen die Polizei eingestellt worden und jetzt bald am 19. Februar werden die Hauptverhandlungen eröffnet. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also die Betroffenen haben jetzt eine Anzeige gemacht und wie kommt das jetzt eigentlich dazu, dass sie jetzt selber eine Anzeige bekommen haben? Na, die Polizei sagt jetzt, dass sie mit dieser Anzeige und dieser Behauptung, dass sie misshandelt worden wären, dort eine Straftat, die nicht stattgefunden hat, vortäuschen. Das nennt sich dann Vortäuschen einer Straftat und dafür sollen die sich jetzt verantworten zu einem Überfluss. Und kannst du vielleicht auch noch was zu den internen Ermittlungen sagen, die jetzt gegen die Polizisten geführt wurden? Ist da was bekannt, wie das gelaufen ist und also wie man auch jetzt sicher sagen kann, dass diese Ermittlungen zu keinem Ergebnis geführt haben? Jetzt konkret zu den internen Ermittlungen kann ich natürlich nicht sagen, aber erfahrungsgemäß ist es so, es gibt ja in Deutschland keine Institution oder Behörde, die gegen die Polizei ermittelt, sondern das ist die Staatsanwaltschaft, die sonst mit der Polizei eng zusammenarbeitet. Und die Erfahrung auch in anderen Ermittlungsverfahren, die öffentlich wurden oder die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind, haben gezeigt, dass, wie soll ich sagen, das Aufklärungsinteresse der Staatsanwaltschaft dort äußerst gering ist, offensichtliche Widersprüche nicht erkannt werden, da nicht nachgebohrt wird, zum Teil stereotyp immer wieder die gleichen Fragen den Beamten gestellt werden, sodass die natürlich nach der vierten Person, die dort im Verhör war, dann wissen, auf welche Fragen sie sich einstellen müssen. Auch implizit Fragen gestellt werden, die also die Antwort schon innehaben. Und ja, so ungefähr kennt man das, wenn Staatsanwaltschaft gegen ihre eigene Polizei ermittelt. Jetzt sind das ja relativ drastische Vorwürfe gegen die Polizei in Weimar. Kannst du was dazu sagen, wie jetzt die Polizei auf diese Vorwürfe reagiert hat, jetzt jenseits dieser Gerichtsverfahren? Also es gibt, so ich weiß, eben diese Reaktion erstmal dort gegen die eigenen Leute zu ermitteln vom Chef von der Weimarer PI, dem Herrn Kirsten. Dazu ist er aber auch verpflichtet. Ansonsten hab ich nur mitbekommen, dass mit der offiziellen Einstellung der Ermittlungsverfahren der Herr Kirsten das so sieht, dass die Sache damit ja auch gerichtsfest geklärt ist und seine Leute die Hände in Unschuld waschen sozusagen. Und ansonsten habe ich mal Leuten hören, dass er mit der ganzen Geschichte nicht besonders zufrieden ist und nicht besonders glücklich, dass diese Gruppe Weimar im April noch existiert und sich da die Leute auch noch drum kümmern, dass das weiter in die Öffentlichkeit gelangt. Aber das ist uns recht bis egal. Okay, also jetzt stehen ja im Februar die Prozesse an gegen die Betroffenen. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, was da zu erwarten ist? Was genau? Die Vorwürfe hast du ja schon genannt, aber was sind das jetzt für Prozesse? Ja, also das sind Prozesse, die sich daraus ergeben haben, dass gegen 3 von den 4 Betroffenen Strafbefehle gestellt wurden und die haben Widerspruch dagegen eingelegt. Und das bedeutet dann zwingend, dass es quasi in die Hauptverhandlung geht, das Verfahren. Und die wird jetzt am 19. Februar mit erst einmal angesetzten 5 Gerichtsterminen an jedem Donnerstag, also jedem folgenden nach dem 19. So ist das jetzt erstmal geplant. Die Strafbefehle waren unterschiedlich hoch. Da weiß ich jetzt nicht bei allen, um welche Tagessätze es dort ging. Ansonsten wird man sehen, was es dort für ein Interesse gibt bei solchen Prozessen, Vortäuschen einer Straftat. Das habe ich auch selbst noch nicht miterlebt. Und plant ihr irgendwas zu den Prozessen zu machen? Ja, wir werden das auf jeden Fall kritisch begleiten. Es wird sich noch eine Kommission gründen, die diese ganzen Verfahren offiziell beobachten wird, bestehend aus verschiedenen Anwälten, Anwältinnen, einem Arzt, Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und so. Also es gibt schon durchaus ein öffentliches Interesse daran. Die werden sicherlich auch zu Teilen bei den Gerichtsverfahren dort sein und das beobachten. Ansonsten werden wir parallel zur Eröffnung des Verfahrens am 19. Februar eine Kundgebung vorm Amtsgericht anmelden, damit die Leute, die dort vor Gericht dann stehen, auch nicht alleine gelassen sind und sehen, dass es da Interesse dran gibt und dass Leute für sie da sind. Wir hoffen, dass da sehr viele Leute kommen und die Leute, die dann aus dem Gericht auch kommen, wieder in Empfang nehmen und denen ein bisschen Rückzugsraum und sowas bieten. Wo kann man sich denn über die, also vielleicht auch über das, was du bisher jetzt so erzählt hast und auch über die anstehenden Prozesse und die ganzen Termine, wo kann man sich denn da drüber informieren? Also es gibt eine Internetseite von der Soli-Gruppe Weimar im April. Das ist zu finden unter wir, also so wie Weimar im April, wia.blogsport.de. Und da stehen eigentlich die aktuellsten Sachen immer drauf. Da kann man die Historie nachverfolgen, die Veröffentlichungen, die es da bisher gab und dann zu den Prozessen auch die aktuellen Nachrichten. Ich würde jetzt in der letzten Frage vielleicht noch mal ein bisschen von dem konkreten Fall Weimar im April zurückgehen und so ein bisschen allgemeiner fragen, weil ich finde, also wenn du das so erzählst, dann fällt das schon auf. Also ich hatte das auch schon mehrmals gesagt, dass dieses Prozedere vor Gericht ja enorm lange dauert, wenn man sich überlegt, dass das halt 2012 passiert ist und jetzt ist 2015. Dann haben noch verschiedene, also Strafbefehle wurden versucht und verschiedene Vorwürfe standen im Raum und das Ganze zieht sich unglaublich lang hin. Und du hast auch erzählt von der Staatsanwaltschaft, die irgendwie nicht so willig zu sein scheint, da irgendwie Druck auch auf Polizisten auszuüben, die halt da beschuldigt werden für ganz schön heftige Sachen. Jetzt jenseits von dem konkreten Fall Weimar im April, wie ist denn so die Erfahrung von den Roten Hilfen und von so Antirepressionsleuten, wie generell sozusagen dieses Prozedere vor Gericht ist und wie eigentlich dieses Verhältnis Gericht und Polizei und Polizeigewalt, wie das sonst so da abläuft? Ja, also vielleicht ganz am Anfang angefangen bei der Gewalt. So eine Situation in Gewahrsam zu sein oder mit Polizei allein zu sein, schafft natürlich schon eine geeignete Grundvoraussetzung sozusagen, um dort über die Stränge zu schlagen von Seiten der Polizei. Das ist tatsächlich was relativ häufig passiert. Jeder Mensch, der oder die schon mal auf einer Demonstration war, wird es mindestens einmal erlebt haben, dort irgendwie einen Hieb, einen Schlag oder einen Schubser abbekommen zu haben, der weitaus härter war, als es in der Situation angemessen gewesen wäre. Ich denke wirklich, dass alle Menschen, die sich irgendwie politisch engagieren, schon mal einen Polizeiknüppel oder einen Handschuh im Gesicht hatten. Das ist also was total üblich ist. Dass das so systematisch stattfindet und auch in so einer ausgelieferten Situation wie in Gewahrsam, ist nicht ganz so oft, aber wahrscheinlich öfter, als wir wissen. Ich denke nicht, dass alle da so couragiert sind und damit dann an die Öffentlichkeit gehen, sondern vielleicht auch einfach hoffen, das durch Verschweigen sozusagen vergessen zu können. Und ansonsten, dass die Aufklärungsquote von sowas ist natürlich absolut gering. Das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei sind ein enges Vertrauensnetzwerk sozusagen. Polizeizeugen sind für die meisten Richter und Richterinnen die besten und zuverlässigsten Zeugen und Zeuginnen, die sie haben können. Da macht man sich natürlich ungern das gute Verhältnis kaputt. Also das ist äußerst, äußerst selten, dass dort wirklich mal auch eine Verurteilung rumkommt. Vielleicht noch als letzte Frage, wenn man jetzt Betroffener oder Betroffene von Polizeigewalt wird, was würdest du da empfehlen, an wen kann man sich da wenden? Also als erstes würde ich empfehlen, sobald man wieder in Freiheit ist, ein Krankenhaus aufzusuchen oder einen Arzt oder Ärztin des Vertrauens und ein Gedächtnisprotokoll aufzuschreiben, was in den vergangenen Stunden passiert ist und sich dann Hilfe zu suchen bei den Roten Hilfen Ortsgruppen oder anderen vertrauten Personen. Auf jeden Fall nicht damit allein zu bleiben oder zu versuchen, das irgendwie alleine in den Griff zu bekommen. Das ist eine schwierige Situation, durchaus auch eine traumatisierende Situation. Da sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe suchen. Und wenn man sich entscheidet, zu einer Roten Hilfe zu gehen oder einer irgendwie anders gearteten politischen Gruppe, dann kann man ja in Ruhe überlegen, wie man dann dagegen vorgehen will, wie offensiv man damit umgehen möchte. Aber prinzipiell darf das halt nicht sein, dass sowas irgendwie überhaupt nur durchgeht. Eigentlich kann ich jedem nur anraten, das offensiv damit umzugehen und offensiv dagegen vorzugehen. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Gefühl von Ohnmacht dann wieder weg. Okay, dann danke für das Gespräch. Ihr hörtet ein Interview mit Tatjana Weiß, Mitglied der Soli-Gruppe Weimar im April, die über einen Fall von Polizeigewalt berichtet hat, der sich im April 2012 auf der Polizeiwache in Weimar ereignet hat. Sie hat im Gespräch erwähnt, dass der Fall zum ersten Mal auf Indymedia öffentlich gemacht wurde. Ich habe diesen Artikel herausgesucht und für euch noch einmal eingesprochen. Schwerer polizeilicher Übergriff. In der Nacht vom 19.04. zum 20.04. gegen 1 Uhr wurde eine vierköpfige Personengruppe, zwei männliche und zwei weibliche, von insgesamt einem Streifenwagen, einem Sixpack und einer Zivi-Karre angehalten und auf aggressive Art und Weise in Gewahrsam genommen. Im Folgenden ereigneten sich Vorfälle, die nicht nur die zur Norm gewordenen repressiven Vorgehensweisen der Bullen wieder einmal offenlegt, sondern die genau diesen Repressalien eine neue, brutale Qualität verleihen. Trotz ungeklärten Tatvorwurfs wurden die vier Personen zur Polizeiinspektion Weimar gefahren und dort jeweils in einer Einzelzelle festgehalten. Ungewöhnlich war, dass alle Einzelzellen und die Sammelzelle mit Personen gefüllt waren und somit alle Kapazitäten, nach Aussage der Bullen, zum ersten Mal erreicht waren. Bis auf die vier Menschen waren die restlichen Gefangenen nicht dem linken Spektrum zuzuordnen. Schon kurz nach der Ankunft wurden eine männliche und eine weibliche Person genötigt, sich vollkommen auszuziehen. Da sich die weibliche Person verwehrte, wurden ihr die Klamotten und Körperschmuck durch die Beamten abgenommen. Während des gesamten Aufenthalts in den Zellen sahen sich die Betroffenen mit etlichen Diskriminierungen auf sämtlichen Ebenen konfrontiert. So wurden Personen von Beamtinnen bespuckt, geschlagen und an den Haaren gezerrt. Begleitet wurde dies von permanenten rassistischen und sexistischen Aussagen, Witzen und Beleidigungen, wie zum Beispiel: Dir geht's als Ausländer in Deutschland viel zu gut, wir zeigen dir mal, was man mit dir in deinem Land machen würde, bis hin zu Imitieren der Bewegung beim Onanieren. Zum wiederholten Male vergnügten sich die Bullen über den Tod zweier linkspolitischer Menschen, die sich im April 2010 in Weimar das Leben nahmen. All die Diskriminierungen spitzten sich zum Nachteil einer der weiblichen Personen in der Zelle zu. Abgesehen vom ewigen, regelmäßigen Erscheinen in der Zelle ohne ersichtlichen Grund und das ebenfalls ewig andauernde An- und Wiederablegen der Handschellen, das insgesamt 10-stündige Verwehren von Wasser und den daraus resultierenden Schlafentzug, kam es zu weiteren Schlägen in das Gesicht der Betroffenen. Anschließend wurden der Person die Oberarme auf dem Rücken gefesselt und sie wurde an den Handschellen von einem Bullen minutenlang durch die Zelle gezerrt. Dann wurde von mehreren Beamtinnen auf die am Boden liegende Person eingetreten. Durch diese Handlungen von Seiten der Bullen kam es zu mehreren inneren und äußeren Verletzungen. Gegen 10 Uhr am Morgen wurden alle vier Betroffenen der Gruppe verhört, ihnen wurden sämtliche Vorfälle der vergangenen Nacht vorgeworfen, so zum Beispiel diverse Sachbeschädigungen, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, ein entstandenes Graffiti und anderes. Alle Personen verweigerten die Aussage. Anschließend durften sie die PI verlassen. Über das Ausmaß physischer und psychischer Gewalt von Seiten der Bullen hier in Weimar sind wir nicht verwundert, vielmehr ist es ein Vorfall, der wieder einmal unverschönt darstellt, dass das machtideologische Vorgehen der Cops und damit des Staates vor nichts Halt macht. Genau aus diesem Grund ist es nunmehr notwendig, der Staatsmacht die scheinbare Allmächtigkeit abzusprechen bzw. deren Strukturen gezielt und geplant anzugreifen. Wir rufen auf, sich mit den Betroffenen hier in Weimar und auf der ganzen Welt zu solidarisieren. Organisiert den Widerstand. Soweit ein Artikel, der zu finden ist auf Indymedia, der datiert ist mit dem Datum 2.05.2012, nachzulesen unter linksunten.indymedia.org. They took him in a rest with a shot through his chest, and many more followed through. The men folk shook their heads and said, we did what we had to do. While the women folk buried their heads in their hands and covered the children's eyes, before they turned to see Mr. Watson's children and wife crying. Oh Lord, how the storm these shores should storm. sugar cane is sweet when the tides bring misery. A few young lovers shot all the hell over land while Watson's free. Oh Lord, why the storm? Be sure you scorn. And the times we make while the lives you take. Let you send a devil down to the 10,000 islands to raise Cain and rank hell. Unless you aim with will, for Edgar J. won't back down to your son, and that's why he will be killed. Oh Lord, why the storm? Be sure you scorn, and the times we make, while the lives you take. Let you send a devil down to the 10,000 islands to raise Cain. Das Thema dieser Sendung ist ein Fall von Polizeigewalt, der sich im April 2012 auf der Polizeiwache ereignet hat und der bis jetzt Gegenstand von Gerichtsprozessen ist. Ihr hörtet zum einen ein Interview mit einem Mitglied der Soli-Gruppe Weimar im April, die eine politische Auseinandersetzung mit diesem Fall forcieren will, und ich habe einen Indie-Media-Artikel vorgelesen, in dem dieser Fall zum ersten Mal öffentlich gemacht wurde. Auf dem Blog der Soli-Gruppe findet sich außerdem ein Text, der noch einmal dokumentiert hat, was seit der Veröffentlichung des Falls passiert ist. Auch diesen Text habe ich für euch eingesprochen. Weimar im April, ein Update vom Juli 2014. Wie wir, die Soli-Gruppe Weimar im April, auf diesem Blog seit einem Jahr berichteten, zog die Bekanntmachung eines Falles von Polizeigewalt im April 2012 in Weimar nicht die Bestrafung der beteiligten Beamten nach sich, sondern im Gegenteil Ermittlungsverfahren gegen die vier Betroffenen der Übergriffe. Mehrere Straftatbestände werden nun den Betroffenen zur Last gelegt. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einerseits, dieser Vorwurf bezieht sich auf die Festnahme und betraf eine der vier Personen, und Vortäuschen einer Straftat sowie falsche Verdächtigung. Vortäuschen einer Straftat wird jener Person vorgeworfen, die in der Polizeiinspektion eine armlange Wunde erlitten hatte. Die Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf, dass die Person sich die Verletzung selbst zugefügt haben soll, um den Beamten eine Straftat zu unterstellen. Der Vorwurf der falschen Verdächtigung besagt, die Beschuldigten unterstellen den Beamten eine Straftat, indem sie die Vorgänge der Nacht vom 20. April bezeugen. Eine der vier Personen ist zurzeit von Strafverfolgung nicht betroffen. Große Mühlen mahlen bekanntlich langsam. Solche Gerichtsprozesse wie der des Falles Weimar im April dauern oft Jahre. Dies bedeutet nicht nur eine starke Belastung der Betroffenen, sondern erschwert es auch Außenstehenden, den Durchblick zu behalten. Aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle noch einmal einen Überblick in chronologischer Reihenfolge geben. Erstens interne Ermittlungen gegen die Beamten, zweitens Prozess wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, drittens Prozesse wegen Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung. Erstens interne Ermittlungen gegen die Beamten. Am 2.5.2012, also circa 3 Wochen nach dem Geschehen in der Polizeiinspektion Weimar, wurde der Fall auf Indymedia links unten öffentlich gemacht. In diesem Artikel wurden folgende Vorfälle berichtet. 2 der Personen wurden dazu genötigt, sich vollkommen auszuziehen. Mehrere Personen wurden bespuckt, geschlagen und an den Haaren gezogen. Sie wurden sexistisch und rassistisch beleidigt. Mehrere Beamte haben hämisch auf einen Selbstmord 2 Weimarer Punks im Frühjahr 2010 angespielt. Auch auf ausdrückliche Nachfrage haben die 4 kein Wasser zum Trinken bekommen. Eine Person wurde mit auf dem Rücken gefesselten Armen durch die Zelle gezogen und erlitt dadurch eine tiefe Schürfwunde am Arm. Dieser Artikel zog es offensichtlich nach sich, dass sich die Polizeiinspektion Weimar unter Druck gesetzt sah und der Polizeichef Ralf Kirsten interne Ermittlungen gegen die Beamten einleitete, die in der besagten Nacht Schicht hatten. Ende 2012 und Anfang 2013 ermittelte das Thüringer Landeskriminalamt gegen die Beamten und befragte diese. Auch stellten Polizisten die Szene in einer Zelle nach, um die Unmöglichkeit der Verletzungen zu belegen. Diese Ermittlungen wurden jedoch im Frühjahr 2013 mit dem Ergebnis eingestellt, dass keiner der Vorwürfe stattgefunden haben könne. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir grundsätzlich an der Objektivität solcher Ermittlungen zweifeln, solange sie von Kolleginnen gegen Kollegen geführt werden. Für die Polizei Weimar bedeuteten die internen Ermittlungen, den Fall schnell losgeworden zu sein. Ralf Kirsten konnte seine Hände öffentlich in Unschuld waschen. Zweitens. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Am 30.08.2013, also über ein Jahr nach den Vorfällen, fand vor dem Weimarer Amtsgericht der erste Prozess gegen eine der Betroffenen statt. Der Vorwurf lautete: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Person habe sich ihrer Festnahme in der Nacht vom 19. zum 20. April 2012 widersetzt. Der Vorwurf dient häufig dazu, polizeiliche Maßnahmen zu legitimieren, indem eine vorherige Ursache behauptet wird. Außerdem werden die Betroffenen eingeschüchtert und unglaubwürdig gemacht. Das Weimarer Amtsgericht befand die Person für schuldig und verurteilte sie zu 70 Tagessätzen à 12 Euro. Sowohl die Staatsanwaltschaft, die dieses Urteil noch als zu gering erachtete, als auch die Betroffene selbst legten Widerspruch gegen das Urteil ein. Aber das Erfurter Landgericht gab dem Willen der Staatsanwaltschaft nicht nach, sondern hob das Urteil auf und stellte das Verfahren gegen geringe Auflagen ein. Während die Weimarer Lokalpresse über die Verurteilung in Weimar noch berichtet hatte, nahm sie von der Einstellung keine Notiz. Drittens, Strafbefehle wegen Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung. Kurz vor Ende des Jahres 2013 erhielten 3 der betroffenen Personen Strafbefehle mit dem Vorwurf des Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung. Strafbefehle sind das Resultat eines vereinfachten Verfahrens und sind ohne mündliche Hauptverhandlung innerhalb einer kurzen Frist gültig, wenn der oder die Beschuldigte nicht Widerspruch einlegt. Die Verurteilung der Betroffenen sollte also schnell und ohne weiteres großes Aufsehen über die Bühne gehen. Die Strafbefehle sollten Tatsachen schaffen. Die Polizisten seien fälschlicherweise beschuldigt, die ärztlich attestierten Verletzungen seien nachträglich selbst zugefügt worden und mit Sicherheit nicht in der Polizeiwache entstanden. Dies wollten die Betroffenen nicht hinnehmen und haben Widerspruch gegen die Strafbefehle eingelegt. Das bedeutet, dass es in diesem Fall ein Gerichtsverfahren geben wird. Dieses ist mehrtägig für den September 2014 angelegt und wird im Amtsgericht Weimar stattfinden. In diesen Prozessen wird es darum gehen, ob die Weimarer Polizei mit dem Leugnen der Vorfälle im April 2012 durchkommt. Wie geht es weiter? Der momentane Stand bedeutet, dass es in der Sache Weimar im April keine abschließende Verurteilung gibt. Weder gegen die Betroffenen noch gegen die Beamten. Als Soli-Gruppe Weimar im April wollen wir weiterhin auf den Fall aufmerksam machen, die Position der Betroffenen stärken und Polizeigewalt als gesellschaftliches Problem thematisieren. Dies haben wir etwa getan, indem wir im April 2014 die Ausstellung Vermummt und gewaltbereit – Polizeigewalt in Deutschland nach Weimar geholt haben. Außerdem sammeln wir Spenden, um den Betroffenen die Bezahlung ihrer Anwälte zu ermöglichen. Unterstützung ist nötig und jederzeit willkommen. Für September steht die Mobilisierung zu den Prozessen an. Auch hier werden wir Kundgebungen vor dem Gericht organisieren. Kein Vergeben, kein Vergessen. Soweit ein Artikel vom Blog der Soli-Gruppe Weimar im April vom Juli 2014. Wie ihr gehört habt, sind die Angaben zu den Gerichtsprozessen nicht mehr aktuell. Die Prozesse gegen die Betroffenen der Polizeigewalt wegen Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung wurden im September 2014 zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben und sind nun für den Februar 2015 am Amtsgericht Weimar angesetzt. Der erste Prozesstag wird am 19. Februar stattfinden. Und im Vorfeld wird die Soli-Gruppe Weimar im April Infoveranstaltungen zum Fall organisieren, bei denen auch Interessierte Nachfragen stellen können. Diese Infoveranstaltungen finden statt am 3. Februar um 20 Uhr im Veto im Papiermühlenweg 33 in Erfurt, am 9. Februar um 19 Uhr im Infoladen Jena, zu finden im Schillergässchen 5 in Jena, und am 10. Februar um 19 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Monami in Weimar. Die Termine könnt ihr außerdem nachlesen auf dem Blog der Soli-Gruppe Weimar im April, nämlich unter wia.blogsport.de. You're a lucky pendant, a symbol of glory. When I'm an oil-slicked beach, a disaster tragedy. Beating the driver's seat, a crackling speaker, screaming, you're a slap in the face. Reminder to keep on breathing. Breaker, breaker, we have jealous and shaky, we have arrived, jerked back and forth by the movements of time, number thank you. Thema dieser Sendung war ein Fall von Polizeigewalt, der sich im April 2012 in Weimar ereignet hat und der nach wie vor Gegenstand von Gerichtsverhandlungen ist. Zum Abschluss sende ich hier ein Interview, das Radio Korax Anfang Januar geführt hat. Ein Interview mit Rolf Gössner. Rolf Gössner ist Journalist und Jurist und er beschäftigt sich seit längerer Zeit mit Polizeigewalt und regt immer wieder eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema an. Zunächst wurde er im Interview zu den Ursachen und zur Häufigkeit von Polizeigewalt befragt. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn zunächst mal ist ja Polizei Hauptvertreterin des staatlichen Gewaltmonopols und damit ist sie eine Institution mit der Lizenz zur Gewaltausübung. Das heißt, physische Polizeigewalt ist auf den ersten Blick zumindest, insbesondere wenn sie auf Gesetz beruht, legal. Aber es gibt, und so ist ja unsere eigene Erfahrung sehr häufig, auch illegale, rechtswidrige Polizeigewalt. Darüber gibt es allerdings keine statistischen offiziellen Erhebungen, wie oft und wann das passiert. Das ist also immer eine Frage des Einzelfalles. Auf jeden Fall, das Erscheinungsbild ist vielfältig. Von rassistischen Diskriminierungen, informationellen Übergriffen, unverhältnismäßiger Polizeigewalt bei Demonstrationen bis hin eben auch zu lebensgefährlichen Polizeigriffen, willkürlichen Festnahmen, Folterdrohungen, Misshandlungen auf Polizeiwachen und auch polizeiliche Todesschüsse. Diese Palette, mit der sind wir konfrontiert und die Frage ist, wie wird damit im Einzelnen umgegangen? Nun fällt es auch auf, dass wenn man versucht, gegen Polizeigewalt juristisch vorzugehen, einem einige Hürden in den Weg gelegt werden. Häufig wird dann mit einer Gegenanzeige reagiert, wo dem Betroffenen zum Beispiel vorgeworfen wird, er hätte die Straftat vorgetäuscht. Worin sehen Sie das Problem der Aufklärung von Fällen der Polizeigewalt? Das Problem, dass die traditionelle Kontrolle von Polizeihandeln versagt, dieses Problem, das kennen wir schon seit Jahren und Jahrzehnten und versuchen auch immer wieder, dieses in der Öffentlichkeit zu problematisieren und eine Lösung hinzukriegen. Die Polizei unterliegt ja mehrfacher Kontrolle, nämlich vierfacher: behördeninterne, datenschutzrechtliche, strafverwaltungsgerichtliche, also justizielle Kontrolle und der parlamentarischen Kontrolle durch die Parlamente. Jetzt ist es aber so, dass diese gesetzliche Kontrolle, die vierfache, doch häufig, sehr häufig versagt. Und das zeigt sich besonders beim Versuch, polizeiliches Fehlverhalten, Gewaltübergriffe und dergleichen aufzuarbeiten und insbesondere die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und welche Gründe gibt es für dieses Kontrolldefizit? Einmal ist der Zugang der Bürger zum Kontrollinstrumentarium nicht ohne Hürden. Das heißt also, über Strafanzeige bei der Polizei ist ja schon mal ein Problem. Viele Polizeiopfer, die keine Beschwerdemacht haben, scheuen sich oder haben Angst und all sowas. Zweitens, das Opfer sieht sich, und das wurde ja gerade angesprochen, bei eigener gerichtlicher Gegenwehr selbst zum Täter befördert. Das lautet dann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder falsche Anschuldigungen. Das sind die polizeilichen Gegenvorwürfe, die dann gravierende Auswirkungen auf das eigene Verfahren haben und auf die rechtliche Position des Polizeiopfers. Dann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften gegen beschuldigte Polizisten, die sind, man kann sagen, praktisch im eigenen Lager finden die statt und erscheinen deswegen auch als wenig unabhängig. Schließlich sind Polizeibeamte im Bereich der Strafverfolgung Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt also, hier gibt es einen Interessenszusammenhang, der nicht gerade für Unabhängigkeit bürgt. Und vor Gericht haben Polizeibeamte auch oft gute Chancen. Die Beweislage für das Opfer ist meist recht schlecht. Die Identifizierung der uniformierten Polizisten ist auch schwierig, wenn es keine Kennzeichnungspflicht gibt. Also was spielt eine ziemlich große Rolle. Jetzt gibt es ja dann sicher auch Polizisten, die, wenn sie zum Beispiel auch eine rassistische Handlung oder eine Fehlhandlung eines Polizisten wahrnehmen, dass die da auch gerne handeln wollen würden. Aber auf der anderen Seite steht, du hattest das gerade alles schon so angesprochen, steht dann diese Gruppendynamik, dann das Problem des Netzbeschmutzersyndroms oder auch genannt der Korpsgeist. Was wäre Ihre Idee oder welche Möglichkeiten gibt es, da eine Transparenz zu schaffen, beziehungsweise eine objektive Ermittlungsweise der Polizisten und Behörden? Ja, also zunächst mal das, was angesprochen wurde, von wegen Chorgeist innerhalb der Polizei, gibt es tatsächlich immer noch. Sehr unterschiedlich in den Ländern oder auf Bundesebene. Dann die Mauer des Schweigens oder Gedächtnisschwund und all das, was wir vor Gericht immer wieder erleben, wenn Polizisten als Zeugen oder Beschuldigte auftreten. Ja, wie kann man ja diese Mauer des Schweigens durchbrechen? Wie kann man den Chorgeist durchbrechen? Da gibt es Vorschläge von Seiten internationaler Menschenrechtsorganisationen und das betreiben wir ja auch schon seit längerem, eigentlich seit den 90er Jahren, der Versuch, diese mit Mängel behaftete Kontrolle über Polizeihandeln, also auch die Sanktionsimmunität von Polizisten, die Reinwaschung des Polizeiapparates endlich zu durchbrechen. Und da sehe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Einerseits die Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten, nicht nur im Einzeldienst, sondern auch in geschlossenen Einsätzen, um sie besser identifizieren zu können. Und zum anderen die Einrichtung von einer unabhängigen Polizeikontroll- oder Beschwerdestelle. Das scheint mir eine wichtige Angelegenheit zu sein und das müsste allerdings ein sogenannter Polizeibeauftragter, der vom Parlament bestimmt wird und der auch an das Parlament angebunden wird, um die Unabhängigkeit zu wahren. Er darf also nicht innerhalb des Innenbereichs oder des Polizeibereichs angesiedelt sein. Und er muss eine solche Polizeikontrollinstanz, eine solche Unabhängige, muss dann auch entsprechendes Personal haben, einen Haushalt haben. Er muss spezielle Kontrollrechte und Befugnisse haben, etwa Akteneinsichtsrecht, Auskunftsrecht, Ladungsrecht und so weiter und so fort, um eine solche Kontrolle effizient und professionell zu gestalten. Ich hätte dann noch die Frage auf einen Ausblick in die Zukunft zu dieser auch externen Polizeikontrolle, ja, zu der unabhängigen. Zum Beispiel hat ja Amnesty International vor 3 Jahren etwa auch innerhalb von einer Kampagne zur Kennzeichnungspflicht von Polizisten und auch zu Transparenz von Fällen des Missbrauchs von Polizeigewalt zu öffentlichen Debatten beigetragen. Und jetzt würde mich interessieren, ob du einen Ausblick in die Zukunft geben kannst, wie das in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit aussieht. Gibt es da schon Reden auch von der Politik? Naja, mit dieser Polizeikontrollinstitution, mit dieser unabhängigen, ich denke, das wäre ein Beitrag zur Demokratisierung und deswegen müsste eigentlich auf die Agenda der Politik kommen. Und wie gesagt, es gibt schon seit Jahren und sagen wir mal Jahrzehnten durchaus Initiativen, etwa von grüner Seite oder von Linkspartei. Und jetzt in rot-grün regierten Bundesländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da werden unabhängige Beschwerden und Kontrollstellen laut Koalitionsverträgen ja angestrebt. In Rheinland-Pfalz gibt es ja schon einen Bürgerbeauftragten und im Zusammenhang mit diesem Bürgerbeauftragten gibt es auch entsprechende Kontrollbefugnisse gegenüber der Polizei. Also es gibt schon ein paar Ansätze zumindest. Und Amnesty International hat ja auch tatsächlich vor ein, zwei Jahren so eine Initiative zusammen mit der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union und mit der Internationalen Liga für Menschenrechte gestartet und solche Einrichtungen gefordert und auch Kriterien für eine unabhängige Kontrollinstanz zur Untersuchung von Polizeigewalt aufgestellt, die ich ja auch teilweise hier schon benannt habe. Ein Ausblick. Also es ist weiterhin eine Notwendigkeit, sowas zu machen und wie gesagt, es gibt ein paar Ansätze, nicht ganz in dem Maße, in dem wir es uns vorstellen. Übrigens, es gab ja schon mal einen Versuch in Hamburg, es war 1998, das bislang einzigartige oder einmalige Modell einer relativ unabhängigen Polizeikommission. Die hat ja gearbeitet tatsächlich bis 2001 und ist da damals unter dem damaligen rechtskonservativen Innensenator Ronald Schill wieder eingestellt worden. Also es gibt Ansätze, die schon mal nicht nur solche waren, sondern durchgeführt wurden. Man kann sich auch im Zweifel auf etwas berufen. Frage, wer steht dagegen? Stehen insbesondere die Polizeigewerkschaften dagegen, die darin unbegründet eine Misstrauenserklärung sehen oder einen Generalverdacht gegenüber der Polizei und ihren Bediensteten. Das halte ich allerdings für nicht gerade zielführend und auch nicht berechtigt. Denn Demokratie lebt ja, was staatliche Macht anbelangt, schlechthin von Misstrauen, weshalb sonst gäbe es das Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung und ein ganzes System von Kontrolleinrichtungen und Gremien, zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten oder dergleichen mehr. Das sind alles institutionalisierte Misstrauenserklärungen und das gehört in eine Demokratie. Soweit Rolf Gössner zum Thema Polizeigewalt und der Möglichkeit der externen Ermittlung gegen straffällige Polizisten. Damit geht diese Sendung zu Ende. Wutpilger Streifzüge ist auf Radio Lotte in Weimar jeden vierten Dienstag im Monat ab 22 Uhr zu hören. Bei Radio Korax und beim FSK sind die Sendetermine den jeweiligen Programmheften zu entnehmen. Ich verabschiede mich mit einem weiteren Song von Austin Lucas. Bis zum nächsten Mal, sagt Lukas Hohlfeld. I'd stayed indoors, lest you count the front porch, eating little save for cigarettes and fear. The knife was unsheathed, singing, come, I will leave you, singing women, singing children, screaming me. The home I had made wasn't free, years wasted, but the man that I'd become wasted away. Thoughts turned more sour with each slur I had spouted, and to reconcile I had to run away. I was more than a boy, though all children would tease, screaming friends, singing voiceless harmony. When I